lieber Freund, mein lieber Freund, die alten Zeiten sind vorbei. Ob man da lacht, ob man da weint, die Welt geht weiter, eins, zwei, drei. Ein kleines Häuflein Diplomaten macht heute die große Politik. Sie schaffen Zonen innerstaaten. Und was ist hier mit uns im Augenblick? Wir sind die Eingeborenen von Rizionesien. Hey, die Chivala, Chivala, Chivala, Chivala, bum. Wir haben Mägdelein mit feurig wildem Visier. Hey, die Chivala, Chivala, Chivala, Chivala, bum. Wir sind zwar keine Menschenfresser, doch wir küssen umso besser. Wir sind die Eingeborenen von Rizionesia. Hey, die Chivala, Chivala, Chivala, Chivala, bum. Fremder Mann, damit du weißt, ein Rizionesier hat Humor. Er hat Kultur, er hat auch Geist, darin macht keiner ihm was vor. Selbst Goethe stammt aus Rizionesien, Beethovens Wiege ist bekannt. Nein, sowas gibt's nicht in Chinesien, darum sind wir auch stolz auf unser Land. Wir sind die Eingeborenen von Rizionesien. Hey, die Chevala, Chevala, Chevala, Chevala, bum. Wir haben Mägdelein mit feurig wildem Visier. Hey, die Chevala, Chevala, Chevala, Chevala, bum. Wir sind zwar keine Menschenfresser, doch wir küssen umso besser. Wir sind die Eingeborenen von Rizionesien. Hey, die Chevala, Chevala, Chevala, Chevala, bum.